gemacht und kein Konzept. Durchaus spontan gebrochene Regeln, keine Linie und kein Manuskript. Kein gerader Weg, keine Normen werden sichtbar durch Spontanität. Keine Prinzipien, keine Regeln, keine Kontinuität. Bunte Gedanken in dunkler Verkleidung, das Negativbild eines Clowns ist geboren. Das ist mein Leben und mein Leben lebe ich, wie mein Leben leben will. Das ist mein Leben und mein Leben lebe ich, wie mein Leben leben lebt. Das ist mein Leben und mein Leben lebe ich, wie mein Leben leben lebt. Das ist mein Leben und mein Leben lebe ich.